durchstehen. Bitten von Zeit, ohne Zeitung zu lesen. Verlorenen Gedanken, endlose Wachsamkeit. Im Stillen schweigend, ob Aufmerksamkeit vorhanden. Ich muss